Ein Riss bunten Harlekin mit der gelben Biene. Märchen zum Tragen und die vielen Näschereien. Meinen fleißigen Sägemann mit der Kugel unten dran. Welch ein schöner Tag ist morgen, viele Freuden hoffen wir. Ooh.

Sohn.